DanceLatinoamerica.com. Jehuda, gib mir etwas zu. Du bist Künstler, Vladek. Du machst die Menschen ein wenig auf. Du tust genug. Und weißt du was? Ihr Musiker, ihr seid keine guten Verschwörer. Ihr seid so musikalisch. Thank you.

Thank you.

We'll be right back.